Es ist 19 Uhr. Hier ist der Deutsche Demokratische Rundfunk mit allen Sendern auf Lang-, Mittel-, Kurz- und Ultrakurzwellen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir übertragen Ihnen die Neujahrsansprache des Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht. Liebe Landsleute, Freunde, Genossen, in wenigen Stunden ist es wieder einmal soweit. Das alte Jahr 1960, viel zu schnell verflossen, wie es vor allem unserer Eltern scheinen mag, wird unwiderruflich Vergangenheit. Ein neues Jahr 1961 steigt am Horizont empor, Gegenwart und allernächste Zukunft zugleich. Was 1960 uns brachte, das wissen wir heute. Aber was wird 1961 uns bringen? Besser gesagt, was werden wir aus diesem Jahr 1961 für uns zu machen verstehen? Mit welchem Inhalt werden das neue Jahr das deutsche Volk und alle Völker der Welt erfüllen? 1960 jedenfalls brachte uns große Erfolge zur Sowjetunion, der Deutschen Demokratischen Republik und all der anderen Staaten des sozialistischen Weltsystems. Auf der 15. Tagung der Vereinten Nationen begründete Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, der Vorsitzende des Ministerrates der USSR, als Vertreter des ruhmreichen Sowjetvolkes die Forderung auf allgemeine und vollständige Abrüstung. Er gab damit der Menschheit die Hoffnung, dass dank des Bestehens und der Stärke des sozialistischen Weltsystems und der Weltfriedensbewegung der Krieg aus dem Leben der Völker verbannt werden kann. Im Spätherbst 1960 wurde das Programm der kommunistischen und Arbeiterparteien aller Länder geboren. Vor aller Welt wurde offenbar, die Arbeiterklasse ist zur Hauptkraft geworden, die entscheidend das Weltgeschehen beeinflusst. Im Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus in der ganzen Welt werden Frieden und Glück der Menschheit geschmiedet. Zugleich verspreche immer mehr der vom Imperialismus geknechteten Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ihre Ketten. Freudig und mit gutem Gewissen können wir das Glas bis zum Grunde leeren. Ich sagte, liebe Freunde, wir wüssten heute, was uns 1960 gebracht hat. Im Leben des Einzelnen und der Familie gab es Erfolge und vielleicht auch manchen Misserfolg, den es 1961 wettzumachen gilt, gab es Glück und Freude und hier und da vielleicht auch Leid. Für uns alle aber, für uns Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, wie für Sie, liebe Landsleute in Westdeutschland, war 1960, und das erscheint mir das Wichtigste, ein Jahr des Friedens, ein Jahr des Fortschritts und der Stärke der Friedenskräfte in der ganzen Welt. So können wir 1960 als ein Jahr des Fortschritts preisen. Liebe Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, ich möchte Ihnen allen, die wir diese letzten Stunden des Jahres 1960 wie eine große Familie vereint fröhlich feiern, von ganzem Herzen Dank sagen für Ihre Mitarbeit an unserem großen gemeinsamen Werk des Sozialismus, für Ihre Liebe und Hingabe an unsere gemeinsame gute Sache, für Ihre Hilfe, für Ihre Ideen und guten Vorschläge und nicht zuletzt auch für Ihre Kritik. Gemeinsam haben wir 1960 viel erreicht, sind mit Tücken der Natur und anderen Schwierigkeiten fertig geworden. Anschauliche Erfolge haben wir erreicht in dem Bemühen, sozialistisch zu arbeiten, zu lernen und zu leben. Und dennoch wissen wir, bei allem, was wir erreicht haben, es bleibt noch viel zu tun übrig. Dank der Leistungen der Arbeiterklasse, der Bauernschaft, der Intelligenz, der Angestellten, der Handwerker und Gewerbetreibenden ist unser Plan im Wesentlichen erfüllt worden. Besonders herzlich möchte ich den Stahlarbeitern danken, die durch Überfüllung des Planes geholfen haben und weiterhelfen, die Produktion der Deutschen Demokratischen Republik gegen westdeutsche Störmaßnahmen zu sichern. Dank auch den zahlreichen Arbeitsgemeinschaften, Erfindern und Neuerern, die es ermöglichen, industrielle Erzeugnisse, die wir bisher importieren mussten, in eigener Produktion herzustellen. Dank auch den vielen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Neuerern, die durch Neuentwicklungen, durch Standardisierung und Automatisierung ihren Beitrag geleistet haben, um unserer Produktion höchst Niveau zu verschaffen. Die bisherigen schönen Erfolge unserer Arbeiter, Wissenschaftler und Techniker, die sich mit großem Schwung an dieser Arbeit gemacht haben, geben uns die Zuversicht, dass unsere Planziele gut erreicht werden. Gemeinsam mit den friedliebenden Menschen aller Völker und Kontinente haben auch wir, die in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland vereinten Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, in dem heute zu Ende gehenden Jahr unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands um den Frieden gerungen, geduldig, ohne Mühen und Anstrengungen zu scheuen. Wir haben gemeinsam den Frieden mit starkem Arm festgehalten, ihn gegen die Mächte des Bösen, gegen seine Widersacher verteidigt, die heute in Westdeutschland leider wieder obenauf sind, neue Kriegsabenteuer im Sinne haben und mit verderblichem Eifer die Atomkriegsrüstung betreiben. Als Anfang 1960 ich in meinem Brief an Herrn Adenauer die Kriegspläne der westdeutschen Hitlergenerale und Revanchepolitiker enthüllte, war mancher erschrocken. Inzwischen hat die Denkschrift der Hitlergenerale und die Forderung der Bonner Regierung, die Führung einer vierten Atommacht den westdeutschen Militaristen zu übertragen, die Befürchtungen noch übertroffen, die sich schon aus den von mir dargelegten Beweisen für unser Volk ergaben. Wir dürfen daher, ganz gleich welcher Weltanschauung wir anhängen, auch 1961 in den Anstrengungen nicht nachlassen, die Kräfte des Krieges zu bändigen und uns, unseren Kindern und Kindeskindern, das höchste Gut, den Frieden, zu bewahren. Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ist erfüllt von der geschichtlichen Aufgabe, seinen Staat, den ersten deutschen Friedensstaat mit seiner Hauptstadt Berlin zu einer mächtigen Bastion des Friedens in Deutschland zu machen. Das Jahr 1961 wird im Zeichen des Ringens um die Sicherung des Friedens in Deutschland stehen. Die noch vorhandenen Reste des Zweiten Weltkrieges, wie das Besatzungsstatut in West-Berlin und andere Abkommen der Nachkriegsjahre, hindern die friedliche Entwicklung und müssen durch einen Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten beseitigt werden. Durch die Verwandlung Westberlins in eine entmilitarisierte freie Stadt würde der Sache des Friedens ein guter Dienst erwiesen. Eine solche Verständigung erfordert eine entsprechende Atmosphäre der Entspannung. Aus ehrlichem Herzen und von Sorge um unser Volk erfüllt, haben wir der Westdeutschen Bundesrepublik vorgeschlagen, schließen wir ein Abkommen über die allgemeine und vollständige Abrüstung in Deutschland, über die Verbannung des Krieges für immer aus dem Leben unseres Volkes. Diese Vorschläge bleiben. Wir sagen jetzt weiter, falls Bonn sich nicht zum Frieden für immer verpflichten möchte, sind wir bereit, zunächst wenigstens 10 Jahre Frieden in Deutschland, eine Art Gottesfrieden zu vereinbaren, damit in dieser Zeit die Zwietracht sich vermindere, die Verständigung der beiden deutschen Staaten beginne, damit der Frieden gesichert und auch mit der Überwindung der Spaltung der Nation endlich ein Anfang gemacht würde. Um sofort zu einer Entspannung zu kommen, haben wir die Einstellung jeder Kriegspropaganda und einen Rüstungsstopp vorgeschlagen. Liebe Freunde, wir wollen uns stets bewusst sein, die entscheidende Garantie für den Frieden, neben den politischen und wirtschaftlichen Erfolgen der Sowjetunion und des ganzen sozialistischen Lagers, ist die innere Festigkeit, die Stärke und das Wachstum des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik. Deshalb muss die Deutsche Demokratische Republik gegen die wirtschaftlichen Störmaßnahmen gewisser westdeutscher, revanchistischer und militaristischer Kreise geschützt werden. Der Handel mit Westdeutschland soll sich aufgrund des Handelsvertrages und der Zusatzabkommen weiterentwickeln, aber so, dass die Produktion der Deutschen Demokratischen Republik nicht in Abhängigkeit gerät. Wir können heute am Ende des zweiten Jahres unseres großen Sieben-Jahr-Planes mit Freude feststellen, wir sind wieder einen schönen Schritt vorwärts gekommen. Gemeinsam haben wir unsere Deutsche Demokratische Republik, die unlösbar mit der großen sozialistischen Völkergemeinschaft verbunden ist, stärker und reicher gemacht, ihr Ansehen in der Welt erhöht. Der Übergang aller Bauern zur genossenschaftlichen Wirtschafts- und Lebensweise hat Stadt und Land, Arbeiter und Bauer einander noch näher gebracht, führt zur Erhöhung der Marktproduktion, zur besseren Versorgung der Bevölkerung, eröffnet noch größere Möglichkeiten für Kultur und Bildung, für einen beständigen Aufstieg auf allen Gebieten. Die Genossenschaftsbauern haben sich die schöne Aufgabe gestellt, das Jahr 1961 zum Jahr der guten genossenschaftlichen Arbeit zu machen. Mit großer Zuversicht gehen wir gemeinsam an die Aufgabe, unserer Wirtschaft, unserer Wissenschaft und Technik in noch engerer Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern weiterzuentwickeln und dabei so zu ergänzen und abzurunden, dass kein Störmanöver uns in unserer Entwicklung zu beeinträchtigen vermag. Wir alle sind, wie ich schon sagte, wie eine große Familie. Und wie in jeder großen Familie geht es auch bei uns nicht immer alles glatt. Es gibt manchmal unterschiedliche Meinungen. Der eine möchte schneller gehen, der andere wieder langsamer. Der eine entwickelt sich schneller, der andere langsamer. Der eine sieht klarer als der andere. Und es gibt auch manchmal ein kräftiges Wort, eine klare Forderung und eine ehrliche Kritik. Es gibt wie in jeder großen Familie auch hier und da einmal ein schwarzes Schaf. Das alles aber tut in unserer großen Familie, in unserem schönen Haus, das Deutsche Demokratische Republik heißt, der Liebe, der gegenseitigen Zuneigung und Achtung voreinander keinen Abbruch. Wir arbeiten zusammen, wir halten zusammen, wir helfen einander, wir lernen gemeinsam, wir suchen und finden den besten gemeinsamen Weg. Und was wir gemeinsam für unsere große Familie erringen wollen. Aber unsere Gedanken weilen ständig auch bei unseren Landsleuten in Westdeutschland, bei den Arbeitern und Bauern, den Wissenschaftlern und Ingenieuren, den Angestellten und Gewerbtreibenden, die sich trotz des Drucks des Militarismus und des politischen Klerikalismus für die Sache des Friedens einsetzen. Sie, liebe Landsleute in Westdeutschland, möchte ich in dieser Stunde des Abschieds vom alten Jahr herzlich bitten, mit uns gemeinsam dem Übel des Krieges und seiner gewissenlosen Förderer zu wehren. Denken Sie immer daran, der Friede will ständig von Neuem errungen und erhalten sein. Aber mit uns streitet die große Mehrheit aller Menschen, aller Kontinente, und das gibt uns die feste Zuversicht auf den Erfolg. Auf unserer Seite stehen die schönsten Ideale, die die Menschheit hervorgebracht hat, stehen Humanismus und Friedfertigkeit, Freiheit, Recht und Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Völkerfreundschaft. Gestützt auf solche Bundesgenossen sollten wir Deutsche 1961 vereint durch die Liebe zu unserem Volke frohen Mutes an die große Aufgabe herangehen, die Friedenskräfte zu einigen und die Kriegstreiber zu bändigen. Wenige Tage vor Weihnachten hat Herr Adenauer einige Gedanken zu den Aufgaben des Jahres 1961 veröffentlicht. Leider sind es keine guten Gedanken und trotz mehrfacher Verwendung des Wörtchens Frieden keine Gedanken des Friedens und der Versöhnung. Sie gipfeln in der Forderung, Opfer zu bringen für die weitere Atomrüstung und die NATO. Dieses Werkzeug des Krieges und für die Interessen der großen Monopole. Wörtlich sagte dabei der westdeutsche Kanzler, wenn wir an die Zukunft denken, so müssen wir uns ehrlich gestehen, dass sie recht dunkel vor uns liegt. In der Tat, die Zukunft ist für Herrn Adenauer und die Führung seiner Partei dunkel, wenn er nicht endlich eine Wendung zu einer deutschen Politik des Friedens und der friedlichen Koexistenz macht, über die ich bereits sprach, und wenn er nicht darauf verzichtet, durch organisierte Feindtätigkeit von West-Berlin aus gegen die sozialistischen Länder das friedliche Leben der West-Berliner und den Frieden zu stören. Aber wenn Herr Adenauer uns, die wir keine Mühe scheuen, unser Volk für immer vor Krieg zu bewahren, dann unterstellt, wir predigten Hass und Vernichtung, dann bin ich im Interesse der Lauterkeit und der Wahrheit verpflichtet, das richtig zu stellen. So wie jeder Mensch Liebe und Hass kennt, so sind natürlich auch uns Liebe und Hass nicht fremd. Wir empfinden Hass gegen unverbesserliche aktive Nazis, die unendliches Leid und den Tod unzähliger Menschen auf dem Gewissen haben und heute in der westdeutschen Armee, in Justiz, Polizei und anderen Zweigen der staatlichen Verwaltung kommandieren. Wir empfinden Hass gegen diejenigen, die das deutsche Volk in einen neuen Krieg stürzen wollen, gegen diejenigen, die Blut, Leid und Tränen der einfachen Menschen in Börsengewinne, Reichtum und Macht ummünzen. Liebe aber, Fürsorge und Achtung empfinden und pflegen wir gegenüber allen Menschen, auch wenn sie früher einmal geirrt haben, ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer Stellung und ihres Vermögens, wenn sie nur guten Willen sind, ehrlich arbeiten, den Frieden und die Menschen lieben, die für Recht und Freiheit, für das Gute und Edle, für das Glück und die Freude der Menschen eintreten. So verteilen sich bei uns Liebe und Hass. Und ich glaube, es wäre gut. Und das deutsche Volk wäre glücklicher daran, wenn bei den Regierenden in Bonn die Liebe nicht so ausschließlich den Kräften des Krieges und des Rückschrittes und der Menschenfeindschaft gelte, wogegen die Menschen, die für den Frieden eintreten, die Menschlichkeit, Nächstenliebe und Völkerfreundschaft als höchstes Gut schätzen, Drangsal und Verfolgung erleiden und blinder Hass gegen den deutschen Friedensstaat und seine Bürger gepredigt und praktiziert wird. Ich bin der Ansicht, es sollte heilige Pflicht aller Deutschen sein, ganz besonders aber derjenigen, in deren Händen Macht und Einfluss liegt, alles zu tun, damit die allgemeine und vollständige Abrüstung erreicht wird, und alles zu unterlassen, was den Frieden unseres Volkes gefährden könnte. Wer diese heilige Pflicht verletzt, versündigt sich am deutschen Volk. Zu Beginn des neuen Jahres erfüllt uns alle der feste Wille, die Aufgaben des sozialistischen Aufbaus und der Gestaltung eines schönen, von Freude zur Arbeit und Liebe zu den Menschen erfüllten kulturellen Lebens in Ehren zu meistern. Sozialismus, das ist Frieden in der Welt. Der Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik wird unsere Arbeitsbrüder und Schwestern und alle anderen Menschen guten Willens in Westdeutschland in ihrem gerechten Kampf für Frieden und Demokratie ermutigen. In diesem Sinne möchte ich mein Glas erheben und mit Ihnen, liebe Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, wie auch mit allen Deutschen, die guten Willens sind, anstoßen auf ein recht gesundes, erfolgreiches neues Jahr, auf ein Jahr des Friedens, des Glückes für unser Volk, für das ruhmreiche Sowjetvolk, für die brüderlich mit uns vereinten Völker der sozialistischen Länder und auch für alle anderen friedliebenden Völker in der ganzen Welt. Aus dem Amtssitz Schloss Niederschönhausen übertrugen alle Sender des Deutschen Demokratischen Rundfunks die Neujahrsansprache des Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht.